Lektion 3, Übung 8. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich begrüße Sie wie immer montags um diese Zeit zu unserer Wochenbesprechung. Danke, dass Sie alle pünktlich da sind. Aber Herr Unterberg ist nicht da. Ja, richtig. Er ist noch nicht da. Er hat noch zu tun, aber er kommt um 9.15 Uhr. Er hat Fragen zu den Hardware-Problemen im Vertrieb. Das ist Tagesordnungspunkt 3. Und er informiert über Tagesordnungspunkt 4. Das dauert von 9.20 Uhr bis 10 Uhr. Alle anderen sind aber da. Besonders auch Frau Huang, unsere neue Praktikantin aus China. Top 1 ist die Begrüßung von Frau Huang. Frau Güring stellt sie gleich vor. Um 9.05 Uhr informiert Herr Engelmann kurz über den Prospekt Papier und Büro. Dafür haben wir 15 Minuten Zeit. Für die Tagesordnungspunkte 3 und 4 haben wir, wie gesagt, 40 Minuten. Top 5, Vorbereitung Jahreskonferenz, dauert 30 Minuten. Ich habe einige neue Informationen für Sie und wir müssen auch noch ein paar Fragen diskutieren. Frau Hübner, für Sie ist auch Top 6, unser Betriebsausflug im Juli, wichtig. Um 10.45 Uhr sind wir dann hoffentlich pünktlich fertig. Gibt es etwas zum Top 7, Verschiedenes? Gibt es da Punkte? Also, nicht wirklich, nein, ist in Ordnung. Gut, dann haben wir für den Prospekt etwas mehr Zeit. 20 oder 25 Minuten. Dann beginnt Tagesordnungspunkt 3 um 9.30 Uhr. Punkt 4 um 9.50 Uhr.